Die Goldene Sage berichtet, dass der erste Troubadour, der Kenntnis von den geheimen Regeln des Troubar-Clous besaß, diese von einem Falken oder Raben erhalten hatte, der auf dem höchsten Ast einer goldenen Steineiche saß. Die von Bischof Bonifatius, der eigentlich Winfried hieß, gefällte Donaueiche ohne die Esche Yggdrasil, die von Karl dem Großen zerstört wurde. An diesem Baum wurde auch Wotan gekreuzigt, damit er die magischen, befreienden Runen entdecke. 9 Nächte lang hing er an diesem Baum Yggdrasil, Ygg gleich Schrecken. Dies geschah alles, um uns einem anderen Kosmos zu übergeben als den, in welchem wir jetzt leben. Die Runen wurden ihm von einem goldenen Raben gebracht. Deshalb muss Wotan wohl der erste Troubadour gewesen sein. Die Runen sind die geheimen Zeichen, die man nur Troubar-Clous, also finden kann. Auch Jason, ein anderer Name für den ersten Troubadour, Trovare heißt finden, entdeckte das goldene Vlies an einem Baumast hängend in Lamella, das in Wirklichkeit Dodana ist und in Hyperborea am Nordpol liegt, unter der schwarzen Mitternachtssonne. Und dies alles ist, wie wir schon sagten, nun zum Südpol übergegangen. Deshalb habe ich hier Jason gefunden, bei der schwarzen Sonne, in der Nacht der Vergangenheit, in dem Ruhme dieser Nacht, in den Straßen einer Stadt, die es nicht mehr gibt. In jener Stadt, die Santiago de la Nueva Extremadura, das neuen Extrems, von jenem anderen Ende geheißen hat. Die Taten eines einzelnen Lebens zählen nicht. Sie sind dem Tode geweiht, dem Nichts. Sie zersetzen sich in dem Licht der goldenen Sonne. Deswegen interessieren mich die persönlichen Biografien nicht. Wie unsere Vorfahren lege ich nur Wert auf das Urbildliche, den Mythos und die Sage. Nur derjenige lebt, der in der Lage ist, sich in das Feuer eines hyperboreischen Archetypus einzubeziehen, in seine Ewigkeit und seine ewige Wiederkehr. Die Geschichte und die Geschichtsschreibung unserer Zeit lassen mich kalt. Nur der wird in das Ewige einbezogen, der hier unten das archetypische und mythische Leben unserer Götter nachvollzieht, der ihr Darsteller oder Ausführender wird. Die hyperboreischen Könige, die Pharaonen Ägyptens, die Kaiser von China und Japan, die Inkas und der Führer verkörperten Götter, waren von einem Gott erfüllt und konnten hier auf Erden die Wiedergabe eines Gottes selbst werden. Dasselbe wird mit einigen Völkern und gewissen Zivilisationen anderer Zeitalter geschehen müssen, auch mit den Helden. Wenn jemand dies verstehend, aber auch ohne es zu verstehen, durch seinen wesentlichen Existenzkampf sein Emporkommen für würdig befunden wird, diese geheime Grenze zu überschreiten, diesen Archetypus einzubeziehen oder zum Ausdruck zu bringen, so wird er mit einem Schlage ontologische Wirklichkeit erhalten und sich von einem Homo Terrenus in einen Homo de Coelho verwandeln. Nur er ist bereits unsterblich, denn er wird immer in die ewige Rückkehr dieses Archetypus zurückkommen, hierher und, wo es auch sein mag, in ihn, wie in sich selbst oder einen anderen. Jedes Mal, wenn es mir gegeben war, in diesem Leben jemanden zu finden, der einen hyperboreischen Archetypus verkörperte, hat mich die durch sein Drama hervorgerufene Erschütterung beinahe bis an den Rand des Verschwindens gebracht und mich bis ins Innerste meines Wesens erschaudern lassen. Auch wenn sich das Erlebnis nicht so entwickelt haben kann, um es deuten zu können und mit einem Sinn zu versehen. Das war nicht nötig, denn das Geheimnisvolle vollzog sich jenseits des bewussten Geistes und der Vernunft. Das ist das Thema des ersten Teiles dieses Werkes, eine Geschichte anderer Art, des Mythos und der Legende, die Erinnerung des Archetypus, unseres Archetypus. Der Held. In weder über See noch über Land, ni por mar, ni por tierra, habe ich die Geschichte meines Jugendfreundes Hector Barreto geschildert. Ich werde sie jetzt nicht wiederholen. In dem Maße, wie die Jahre vorübergingen, kehre ich mit meinen Erinnerungen zu jenen Zeiten und die damaligen Ereignisse zurück. Und immer ergreift mich dieselbe Rührung, wenn ich die alten Straßen durchlaufe, durch die wir damals gingen und welche kaum noch die träumerische Stimmung jener Jahre behalten haben. Dort in Blas Canas, nahe der Straßenecke Lira, ist ein geheimnisvoller Durchgang erhalten geblieben, mit engen, gepflasterten Gässchen, halb verfallenen Häusern in grellen Farben, ähnlich denen der Alchemisten in Prag, mit einem Wunderhof voller Magie am Ende einer Sackgasse. Es gibt da einen Baum, eine Bank und eine große Jungfrau aus Gips mit einem Kind in den Armen. Einige alte Frauen schauen aus den Türen und beobachten mit Augen, die in die Ferne gerichtet sind, die Geister, die noch in der Luft vorüberziehen. Ein Mädchen ohne Schuhe spielt mit einer Blume aus buntem Papier, die sich manchmal im Winde dreht. Diese Straße entdeckte ich eines Abends in meiner Jugend. Eine Frau öffnete eine Tür, sah mit ihrem reinen Antlitz, das einer Irren oder einer Heiligen, auf den gestirnten Himmel und sagte: »Es regnet. Wer wird den Kreis an diesem Abend finden?« Aber es regnete gar nicht. Ich bat sie, mich durch die Türe eintreten zu lassen, wo ich glaubte, den Weg zu der verzauberten Stadt der weißen Götter zu finden. Diese Geschichte habe ich in »Die dunkelste Epoche«, »La Epoca Mas Oscura« und in »Die nicht vorhandene Blume«, »La Flor Inexistente« geschildert. Hector Barreto war ein Künstler. Ich habe mehrere seiner Geschichten in die Anthologie der wahren Erzählung in Chile, »La Antología del Verdadero Cuento en Chile«, wiedergegeben. Auch in »Weder über See noch über Land« und in »Die nicht vorhandene Blume«, eine dieser Geschichten hieß Jason. Meines Erachtens identifiziert sich diese so sehr mit seinem Leben, dass ich dazu übergegangen bin, ihm diesen Namen in beinahe allen meinen Büchern zu geben, in denen ich mich mit ihm befasse. Sein kurzes Leben war reich an unsichtbaren Taten. Genau darum verfiel er dem Mythos und der Legende. Mein Herz hatte es erfasst, im Inneren erschüttert. Barreto, für diejenigen seiner Generation, die ihn gekannt haben, wurde als der Archetypus des Helden integriert, der immer jung stirbt, weil er von den Göttern geliebt wird.